So ein Blödsinn. Ein Wahnsinn ist das. Genau genommen ist das alles hier eine Riesenschweinerei. Herrschaften, Sie, aber da staunt der Laie und der Fachmann fast Sie am Kopf. Was müssen das für Blödmänner gewesen sein, die so eine Stadt vom Zaune gebrochen haben? Ich meine, man hat ja von so Brüdern schon manchen Käse erlebt, nicht? Als diese Architekten, nicht? Was sie da, nicht? Als Mieter oder Hausbesitzer, aber wenn Sie mich fragen, nicht? Dann ist dieses Venedig der größte Bauskandal der Dingens, ne? Weltgeschichte, sagt man ja immer, wenn man sich gebildet aufregen will. Und ist ja ehrlich, ist diese Stadt ein einziges Verbrechen an die größte Kunststücke des Abendlandes. Und wenn diese Pfeifenheinis, die diese sogenannte Perle der Adria von Zaune gebrochen haben, schön, die sind inzwischen alle tot, im Laufe der Jahrhunderte, aber ich weiß nicht, ob das als Strafe wirklich ausreicht. Für so Kanaken, ne? Ne, und wenn ich was zu sagen hätte, nicht oben bei der himmlischen Heerscharen in Strafvollzug, Junge, da kriegt der ganze Architekten von mir aber verschärfte Auferstehung verpasst, ne? Ich müsste sie wieder runter hier auf diesem Marktplatz, oder auf Markusplatz, wie es offiziell heißt, nicht? In einem großen Käfig drin, jeder mit einem Schild um Hals. Ich bin ein Reißbretttäter. Na, hören Sie mal, überlegen Sie doch mal selbst. Wenn zum Beispiel dieser Dogenpalast nur ein sozialer Wohnungsbau wäre, nicht? Und dann stellt sie hinterher so was raus, nicht sicher, das wäre auch noch schlimm, aber hätte man eine Wahrheit vielleicht mit der öffentlichen Hand schön noch so ein bisschen zuhalten können, nicht die Wohnungen an Gastarbeiter, nicht, aber der Apparat hier war doch ein Milliardenobjekt, nicht, und diese riesen Unsummen, nicht, das muss jetzt alles in die Hose gehen, nicht, nur weil die Brüder noch nicht mal auf Sand gebaut haben. Stattdem ist der ganze Baugrund unter der Stadt bis 30 Meter Tiefe eine reinste Eierpampe. Nicht bloß Schlamm und Dreck, ne, dann kommt 3 Meter Lehm, nicht, und darunter liegt Torf. Nicht, und 4 Kilometer weiter drüben liegt Italien. Ich bin auf der Herfahrt, aber stundenlang an den schönsten Bauland vorbeigekommen. Kein Haus, kein Baum, kein Strauch. Und alles ganz dicht neben der Autobahn. Ja, nein, die Brüder mussten ihren Venedig ja unbedingt mit Seeblick, ne? Haben sie lieber die Wälder abgesägt und die Baumstämme in den Dreck gedübelt. Denn dieser sogenannte Campanile, nicht, der dient die Stadt ja als Wahrzeichen, nicht, weil es damals noch keine Fernsehtürme gab. Nicht, ja, der allein, ich stand auf zigtausend Baumstämme. Ich musste sich so in der Äste festhalten, jahrhundertelang, und vor 70 Jahren konnte er wohl nicht mehr. Ne? Ist er umgekippt, so richtig mit Schmackes. Ne? Ja, ne, was meinen Sie, wie der gestaubt hat? Ne? Deshalb ist er jetzt auch nicht mehr zu begucken, sondern also nur noch als Imitation. Und welcher Turm hier als nächster auf der Schnauze fliegt, den können Sie auch schon angucken. Am besten aus sicherer Entfernung. Ne, ehrlich, ich meine, auf so einen wabbeligen Untergrund, ich hätte mir doch nicht mal als Bausparer sein Eigenheim setzen. Die Brüder pflanzen da die schönsten Paläste von ganz Europa. Nicht nur, um zu zeigen, dass sie es sich leisten konnten. Aber jetzt, ich guck zu das ganz große Fracksausen. Ich war nämlich die Stadt von unten verfault. Und außerdem kommt ihr der Adria hoch. So ulkig, wie das aussieht, ist es gar nicht, wenn es einem selber passiert. Wir haben das erlebt in der Familie, damals wie Prinz Ewald Ludwig genau unter unserem Opfer zusammengebrochen ist. Das war ja eine uralte Kohlenzeche, wo schon kein Arzt mehr daran gedacht hatte. Denn eines Tages, nicht Risse in der Schlafstube, Küche, nicht die Türen kriegten sie nicht mal mit dem Hammer mehr zu, den Rohrbruch im Keller. Und da konnte der Oma ihren Eingemachtes gleich an der Feuerwehr verschenken, wie die alles wieder leer gepumpt haben. Ja, ein Glück, dass sich die Entschädigung wenigstens über 5 Jahre hingezogen hat. Dadurch ging das Geld dann gleich an die Erben. Aber was für das Ruhrgebiet der Bergbau, das sind für Venedig eben die Kanäle, nicht, oder Kanalisation, weil da haben die wohl von Anfang an kein großer Unterschied mitgemacht. Und sind wir mal ehrlich, es ist aber auch eine große Verführung. Wenn bei Ihnen am Haus ein Gewässer vorbeifließen täte, nicht zum Beispiel nachts, wenn es dunkel ist, nicht, und Sie sollten den Mülleimer 3 Stockwerke tief bis an den Hof schleppen. Ich kenne Sie ja nicht persönlich, aber ob Sie da nicht auch lieber vorher aus dem Fenster gucken, nicht, und notfalls so tun, als wäre in der ganze Klumpert Schleider aus Versehen runtergefallen. Und deshalb ist klar, dass es in dieser Stadt sehr viel Kultur gibt. Vor allem Bakterienkultur an den Fundamente unten. Ja, dafür gehen von oben die Tauben auf die Häuser los. Und zwar vor allem mit Maiskörner. Nicht? Die holen sie sich an den Markusplatz von den Touristen. Und dann keksen sie die da immer frei weg auf alles, was ihnen von der Flinte kommt. Die Simse, Fassaden, die Heilige, ohne Rücksicht. Und das kann auf der Dauer selbst der dickste Putz nicht vertragen. Nicht? Das kann man auch selber kontrollieren. Nun geht ja Venedig aber nicht bloß kaputt, sondern angeblich auch noch unter. Und zwar passt das hier alles sehr schön zusammen. Nicht, weil das Meer von sich aus am Steigen wäre, nicht, und das Land zusätzlich am Sinken. Naja, doppelt hält besser, nicht? Die haben hier auch nichts ausgelassen für die Erholungssuchende hier ein kompletter Untergang zu servieren. Wie eine Katastrophenfilme im Kino. Nicht, da kommt ja auch das Schlimme selten allein, sondern immer auf den Haufen. Oh, fehlt bloß noch King Kong, nicht, der von Hafen her mit den Schiffen schmeißt. Ob das nur alles stimmt oder nicht, jedenfalls wird man ganz traurig hier. Ich eben erst wieder. Ich wollte so eine schöne Tasse Kaffee, dann kriegt man so einen Eierbecher voll. Also, wie ein Glück, dass ich mir nichts zum Essen bestellt habe bei den Portionen. Sieh, also ist schon eine gewisse Untergangsstimmung hier. Und die wird dann noch angeheizt durch Sonnenmusik. Junge, die Geigen hier so was von traurig auf dem Markusplatz rum. Ich bin damals eine Kapelle auf der Titanic. Und die ist ja dann auch abgesessen. In Venedig, wie es singt und klingt. Ach Mann, und dabei könnte die Stadt so schön sein.